Zwei-Fronten-Krieg, das war der Albtraum der Deutschen. Dieser Gefahr zu begegnen, hatte der Schöpfer des Deutschen Reichs, Otto von Bismarck, sein kunstvolles Netz von Bündnissen und Verträgen geknüpft. Mit ihrer Hilfe sicherte Bismarck Deutschland und Europa über lange Jahre den Frieden. Nach seinen Worten war Deutschland saturiert. Daher konnte am Frieden niemand mehr interessiert sein als Deutschland. Mäßigung kennzeichnete Bismarcks Politik. Mit der ersten Weltmacht England band ihn kein Vertrag. Doch wusste er, das englische Interesse an guten Beziehungen oder gar an der Freundschaft mit der stärksten Kontinentalmacht, dem Deutschen Reich, wachzuhalten. Bismarcks Nachfolger glaubten, ohne sein kunstreiches Vertragssystem auskommen zu können. Eines Tages sahen sie sich dann dem Krieg gegenüber. Es war aber nicht nur der gefürchtete Zweifrontenkrieg mit Frankreich und Russland. Das Beharren auf dem Schliefenplan mit seinem Durchmarsch durch Belgien verstrickte Deutschland in einen Dreifrontenkrieg. Und die dritte Front war es, die schließlich zur Niederlage des Deutschen Reiches führte. Der Kriegsschauplatz dieser dritten Front war das Meer. Die Waffen hießen Hunger, Entbehrung und Mangel. Die Gegner waren England und später die Vereinigten Staaten von Amerika. Bei Großbritanniens Insellage und seinem Weltreich war eine überlegene Flotte so unerlässlich wie eine starke Armee für Deutschland in seiner Zentrallage auf dem Kontinent. Innere Verfassung und Art der Bodennutzung machten Großbritannien abhängig von Lebensmittelzufuhren aus Übersee, aus seinen Kolonien und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Als eine der größten Industriemächte trieb England einen regen und umfangreichen Handel mit aller Welt. Seit der Schlacht von Trafalgar beherrschte England die Meere. Seine Seeherrschaft beruhte auf dem sogenannten Zwei-Mächte-Standard. Das bedeutete, dass die britische Flotte jeweils stärker sein sollte als die beiden nächstgrößten Flotten zusammen. Um die Jahrhundertwende begann Deutschland, dieses Prinzip zu bedrohen. Ignoriert wurde der Rat, den der ältere Moltke in seinem militärischen Testament den Deutschen gegeben hatte. England braucht notwendigerweise einen starken Verbündeten auf dem Festland. Es kann keinen finden, der all seinen Interessen besser entspricht als Deutschland, das niemals auf die Seeherrschaft Anspruch machen kann. Jahrhundertelang hatten die Könige Preußens in guten Beziehungen zu England gestanden. Die Schlacht bei Waterloo war Symbol der Waffenbrüderschaft. Der letzte von ihnen, Wilhelm II., setzte diese Beziehungen aufs Spiel und sollte darüber schließlich seinen Thron verlieren. Unter seiner Regierung wurde das Verhältnis zu England immer wieder schwer belastet. Wilhelms eigenes Verhalten gegenüber England schwankte zwischen grenzenloser Bewunderung und unversöhnlichem Hass. Das schlechte Verhältnis zu seinen Eltern, besonders zu seiner englischen Mutter, hatten bei ihm eine Hassliebe zu England hervorgerufen. England sollte ihn bewundern, damit er es lieben könne. So ließ er sich immer wieder zu Handlungen hinreißen, mit denen er seinem Onkel auf dem englischen Thron zu imponieren hoffte. Seine Taktlosigkeiten kosteten Deutschland viele Sympathien. Mangel an politischem Sinn und Selbstüberschätzung, ja Akte des Größenwahns, trugen dazu bei, Deutschland in der Welt zu diskreditieren. Als Kaiser Wilhelm dem Onkel geschrieben hatte, dass seine Minister Erzschafsköpfe seien, beklagte König Eduard sich in einem Brief an den deutschen Botschaftsrat von Eckartstein. Wie Sie wissen, habe ich stets die größten Sympathien für Deutschland gehegt und bin auch heute noch der Ansicht, dass England und Deutschland die natürlichsten Bundesgenossen wären. Zusammen könnten sie die Weltpolizei ausüben und den allgemeinen Weltfrieden dauernd erhalten. Gewiss braucht Deutschland Kolonien und wirtschaftliche Ausdehnung. Beides könnte es ja auch zur Genüge haben, denn für England und Deutschland ist genug Platz in der Welt. Die fortwährenden Bocksprünge des Kaisers können wir aber nicht mitmachen. Schließlich hat alles sein Ende. Dennoch bemühte sich England immer wieder um Ausgleich, ja sogar um Freundschaft mit Deutschland. Aber alle diese Bemühungen stießen in Berlin auf Ablehnung. Misstrauisch wurde jeder Vorschlag Englands als Trick gewertet, mit dem Deutschland hereingelegt werden sollte. Optimistisch glaubte man, die Freiheit der Wahl zwischen den Mächten behalten zu können. Argwöhnisch wurden Englands Bemühungen um ein Flottenabkommen als Torpedo gegen die deutschen Flottenbaupläne angesehen. Für diese Politik der Fehleinschätzung waren in erster Linie Reichskanzler Fürst von Bülow, Großadmiral von Tirpitz, Staatssekretär Freiherr von Richthofen und Geheimrat von Holstein verantwortlich. Außerdem natürlich der Kaiser. Richthofen bezeichnete das Allianzverhältnis mit England als sehr bedenklich. Er wies darauf hin: Jedes Faktum, welches eine englische Kriegsgefahr für uns mindert, wird in unserem Reichstag auf eine Neigung zu weitergehenden Flottenbewilligungen abschwächend wirken. Unter den Gründen Bülows, wonach es klüger sei, sich nicht mit den Engländern einzulassen, spielte ebenfalls der Flottenbau eine hervorragende Rolle. Das Lieblingsspielzeug seiner Majestät des deutschen Kaisers. In seinen Memoiren berichtet Bülow, wie Kaiser Wilhelm bei der Kieler Woche im Beisein des englischen Königs Eduard erzählte: Als kleiner Junge durfte ich an der Hand gütiger Tanten und freundlicher Admirale Portsmouth und Plymouth besuchen und in diesen beiden herrlichen Häfen die stolzen englischen Schiffe bewundern. Da entstand in mir der Wunsch, auch solche Schiffe zu bauen und der Plan, auch einmal eine so schöne Flotte wie die englische zu besitzen. Bei Bülow heißt es dann weiter: Während der Kaiser so sprach, glänzten ehrliche Tränen in seinen Augen. Er war gerührt über sich selbst. Als Wilhelm Kaiser geworden war, hatte er seine Kindheitseindrücke keineswegs vergessen. Seine ersten Überlegungen zielten auf eine Flotte von Kreuzern. Das sind kleinere bis mittelgroße, schnelle, nur beschränkt geschützte Schiffe mit großem Aktionsradius und mittlerer Artillerie. Sie dienten damals vornehmlich dazu, die Flagge zu zeigen und durch demonstratives Erscheinen politische Pressionen auf kleinere Länder auszuüben. Eine Anzahl von Kreuzern aber, ohne den Rückhalt von Schlachtschiffen, verhalf noch nicht zur Seemacht. Ein Admiral, Tirpitz mit Namen, wollte deshalb eine Schlachtflotte bauen. Um dieses Ziel zu erreichen, manövrierte er überaus geschickt. Zuerst hatte er bei der Ausbildung der vorhandenen kleinen Flotte eine neue Taktik, die Geschwadertaktik, entwickelt und in einer Dienstschrift der Marine niedergelegt. Mit ihr wurde die künftige Zusammensetzung der Flotte im Voraus festgelegt. Als Tirpitz später Leiter des Marineministeriums, genannt Reichsmarineamt, wurde, antwortete er auf die Frage, welche Schiffsbauten das Reichsmarineamt im Reichstag beantragen solle? Das, was die 9. Dienstschrift enthält. Mit ihr hatte sich das Reichsmarineamt für den Bau einer Schlachtflotte entschieden. Zu ihrer Begründung führte Tirpitz zwei Überlegungen an. Die taktische Notwendigkeit, wenn wir überhaupt auf See Geltung losstreben und mit Zweck und Nutzen Schiffe bauen wollen. Die politische Notwendigkeit, für die unaufhaltsam und reißend ansteigenden deutschen Seeinteressen eine schützende Flotte zu schaffen. Admiral Tirpitz bediente sich damals überaus moderner Propagandamethoden. Amtliches Propagandaorgan war die Pressestelle des Reichsmarineamtes. Als Pressure Group, wie wir heute sagen würden, hatte er den Deutschen Flottenverein finanziell am Zügel. Beide ließ er Versammlungen und Vorträge veranstalten, Reisen zur Besichtigung der Flotte organisieren, Romane und Broschüren schreiben, Eingaben und Resolutionen verfassen und schließlich die Presse beeinflussen. Das alles geschah unter dem Motto »Seefahrt tut Not« oder, wie der Kaiser bei einem Stapellauf, viel zu früh für Neugierige, ausrief »Bitter Not tut uns eine starke deutsche Flotte«. Die große Gesetzesvorlage über den Bau der Hochseeflotte wurde mit folgender Begründung in der Präambel versehen. Um unter den bestehenden Verhältnissen Deutschlands Seehandel und Kolonien zu schützen, gibt es nur ein Mittel. Deutschland muss eine so starke Schlachtflotte besitzen, dass der Krieg auch für den seemächtigsten Gegner mit derartigen Gefahren verbunden ist, dass seine eigene Machtstellung in Frage gestellt wird. Der Gesetzentwurf war so angelegt, dass der Reichstag sich mit seiner Annahme praktisch auf eine Großflotte festgelegt hatte. Es heißt, der Kaiser habe gesagt: Ich habe den Reichstag mit dem neuen Gesetz absolut hereingelegt, denn dieses Gesetz bestimmt, dass bewilligt werden muss, was ich nur irgendwie verlange. Die Hunde sollen zahlen, bis sie blau werden. Tirpitz selbst sprach von der Risikoflotte. Sie sollte so stark sein, dass England gegenüber dem Risiko, sie niederkämpfen zu müssen, es vorziehen würde, sich zu arrangieren. Hier liegt der fundamentale Irrtum von Tirpitz und allen seinen Anhängern. England bemühte sich zwar um Vereinbarungen über ein festes Stärkeverhältnis mit Deutschland. Als dies fehlschlug, arrangierte es sich auch, aber nicht so, wie die damals Verantwortlichen in Deutschland dies gedacht hatten. England arrangierte sich mit seinem vielfachen Konkurrenten in Afrika, mit Frankreich, und mit seinem Widersacher in Asien, mit Russland. Und gerade das hatte die deutsche Politik für unmöglich gehalten. Noch bei der Kieler Woche 1904 hatte König Eduard zu Kanzler Bülow geäußert, dass ein Zusammenstoß zwischen England und Deutschland das größte Unglück wäre, das der Welt, besonders aber Europa, widerfahren könnte. Noch 1912 versuchte England, zu einem Flottenabkommen mit Deutschland zu kommen, damit das aufwendige Wettrüsten vermieden werde. Aber das war der letzte Versuch. Englands Marineminister, der erste Lord der Admiralität, war zu dieser Zeit Winston Churchill. Im Herbst des Vorjahres hatte er das Amt übernommen. Seine ersten Maßnahmen waren die Bildung eines Admiralstabs, Verstärkung der Feuerkraft der Schiffe, Überprüfung der Operationspläne, Koordinierung der Operationspläne von Flotte und Heer durch enge Zusammenarbeit und natürlich Neubauten. Churchill zögerte nicht mit der Ausführung seiner Absichten. Mit ihm zog ein neuer Geist in das englische Marineministerium ein. In Deutschland gab es dem Namen nach zwar einen Admiralstab. Von einer übersichtlichen Organisation der Marine mit klarer Spitze konnte jedoch keine Rede sein. Weitgehende Selbstständigkeit führte zu einem Gegeneinander von Admiralität und Flottenleitung. Außerdem gab es noch das Reichsmarineamt, dessen ehrgeiziger Leiter Tirpitz gerne alles alleine bestimmt hätte. Ein gemeinsamer Kriegsplan für Heer und Marine war nicht ausgearbeitet worden. Es fehlte an jeglicher Abstimmung. Der Chef des Generalstabes hatte nur in gemeinsamen Angelegenheiten den Ausschlag gegenüber dem Chef der Admiralität. Dieser war ansonsten selbstständig und nur dem Oberbefehl des Kaisers unterstellt. Was der Bau der Flotte heraufbeschwor, darüber waren sich in Deutschland nur wenige im Klaren. Es wäre deshalb falsch, den Kaiser, Tirpitz, er wurde wegen des Flottenbaus geadelt und befördert, oder die Reichskanzler, allein oder sie alle zusammen wegen der weiteren Entwicklung schuldig zu sprechen. Der Bau der Flotte hatte verschiedene Ursachen. Eine wichtige davon war, auch im Verhältnis zu England, der politische Romantizismus der Deutschen. Sie waren unfähig, die Folgen eines bestimmten Verhaltens in Rechnung zu stellen. Das zeigte sich vielfach und deutlich, besonders aber während und nach dem Burenkrieg in seinen Auswirkungen auf England. In Deutschland folgte Stapellauf auf Stapellauf. Über der Flotte vernachlässigte das Reich seine Armee. Frankreich zog fast 83% seiner militärpflichtigen Mannschaft zum Wehrdienst ein, Deutschland dagegen nur etwas über 53%. So war bei Kriegsbeginn die Zahl der ausgebildeten Soldaten in Frankreich und Deutschland etwa gleich, obwohl Deutschland 20 Millionen mehr Einwohner als Frankreich zählte. Als der Krieg ausbrach, betrug die Gesamttonnage der deutschen Flottenstreitkräfte knapp über 1 Million Tonnen. Englands Flottentonnage war doppelt so hoch. Die Marine Frankreichs und Russlands ebenso wie die Österreich-Ungarns blieben ohne weitere Bedeutung. Interessant ist der Vergleich der Schiffstypen bei der englischen und bei der deutschen Flotte. 60 englische Linien- und Großkampfschiffe gegenüber 35 deutschen. 43 Panzerkreuzer gegenüber 13. 73 englische Kreuzer gegenüber 49 deutschen Kreuzern. Bei den Torpedobooten sind die Zahlen 289 englische und 219 deutsche Einheiten. Und nun der Vergleich der Unterseeboote. 28 deutschen Unterseebooten standen 77 englische und 55 französische Boote gegenüber. England beginnt sofort mit der Fernblockade Deutschlands. Und da sollte sich bald auswirken, dass das Reich keinerlei Vorsorge für einen Kriegsfall getroffen hatte. Der Historiker Golo Mann schildert in seiner deutschen Geschichte: Der deutsche Generalstab hatte die militärische Rüstung vorbereitet, die wirtschaftliche kein Mensch. Nicht einmal für Getreidevorräte war gesorgt. Für die zur Kriegführung notwendigen Rohstoffe, ihre Gewinnung, synthetische Herstellung, Bewahrung und zweckentsprechende Verteilung wurde unter der Leitung des Industriellen Rathenau vor dem August 1914 eine Rohstoffabteilung geschaffen. Dieser Industrielle Rathenau wurde 1922 von Rechtsextremisten erschossen, nachdem er nach dem verlorenen Kriege als Außenminister Deutschlands Isolierung durchbrochen hatte. Golo Mann schreibt weiter: Was Rathenau anregte und in wenigen Monaten zustande brachte, hat die Führung des Vierjahrekrieges materiell überhaupt möglich gemacht. An eine längere Dauer des Krieges hatte kaum jemand gedacht. So herrschte schon nach wenigen Monaten an der Westfront starker Munitionsmangel. Auch als der Krieg schon unabwendbar war, geschah nichts, um schnell noch wichtige Rohstoffe einzuführen. Im Gegenteil, der Reichstagsabgeordnete Erzberger erinnert sich in seinem Buch »Erlebnisse im Weltkrieg«: Ende Juli 1914 wandte sich ein deutscher Großkaufmann an das Reichsmarineamt mit der Anfrage, ob er einige Dampfer Treiböl für England nicht nach Deutschland leiten solle. Die Antwort fiel verneinend aus, da kein Grund zu einer solchen Maßnahme vorliege. Das Vorstellungsvermögen war begrenzt. Soweit es sich als realistisch erwies, kam es nicht zur Auswirkung. Dafür war jedoch das Gefühl der deutschen Überlegenheit unerschütterlich. Allein in der Auseinandersetzung auf den Meeren bestand dazu wenig Anlass. Alle Tapferkeit und alle technische Fertigkeit konnten die Fehler der deutschen Politik ebenso wenig ausgleichen wie die Ungunst der Verhältnisse und der geografischen Lage. Zur ersten kriegerischen Begegnung zwischen den Seestreitkräften der beiden Nationen kommt es am 28. August 1914. Die Engländer attackieren, nach vorheriger Beobachtung der Wachgewohnheiten, die deutschen Flottillepatrouillen in der deutschen Bucht. Ohne eigene Verluste versenken sie die Kreuzer Köln, Ariadne und Mainz und beschädigen die Kreuzer Frauenlob und Hela. Großadmiral von Tirpitz notierte: Der 28. August, ein verhängnisvoller Tag. Sowohl in seinen Nachwirkungen als auch in seinen augenblicklichen Ergebnissen. Der Kaiser wollte derartige Verluste nicht haben. Über den Einsatz der Flotte gab es heftige Meinungsverschiedenheiten. Aber das Gefecht in der deutschen Bucht bestärkte den Kaiser, am alten Operationsplan festzuhalten. Über ihn berichtet Reichskanzler von Bethmann-Hollweg. Der Kriegsplan der Marine gab nach den mir gemachten Mitteilungen die allgemeine Richtlinie an, durch den Kleinkrieg einen Kräfteausgleich zu suchen, der die Chancen einer Seeschlacht, die dann unter Einsatz aller Machtmittel geschlagen werden sollte, so erfolgreich wie möglich gestaltete. Glaubt man seinen Erinnerungen, dann war Tirpitz immer für die entscheidende Seeschlacht eingetreten. Der Chef des Marinekabinetts, Admiral von Müller, äußert in seinem Tagebuch Zweifel, dass dies Tirpitz' wirkliche Meinung gewesen sei. Müller erinnerte sich wohl daran, dass der Großadmiral von vielen Vater der Lüge genannt wurde. Tirpitz war wesentlich an der Errichtung des befestigten Marinestützpunktes Tsingtau auf dem chinesischen Festland beteiligt gewesen. Recht nutzlos erliegen dort einige tausend deutsche Soldaten feindlicher Übermacht. Von dem dort stationierten deutschen Ostasiengeschwader führen einige Schiffe auf sich allein gestellt eine Zeit lang Kreuzerkrieg, bis sie irgendwann der feindlichen Verfolgung zum Opfer fallen. Das Gros unter dem Admiral Graf von Spee stößt auf dem Wege nach Deutschland bei der chilenischen Küste auf einen britischen Kreuzerverband und vernichtet ihn. Das war am 1. November 1914. Am 8. Dezember trifft Graf Spee bei den Falklandinseln auf weit überlegenere britische Seestreitkräfte. In dem ungleichen Kampf werden alle deutschen Schiffe, bis auf den kleinen Kreuzer Dresden, versenkt. Sein Schicksal erfüllt sich 3 Monate später. 4 Monate nach Kriegsbeginn ist kein deutsches Schiff mehr auf den Weltmeeren anzutreffen. England kann die Schiffe und Geschwader, die bis dahin Jagd auf die Emden, die Königsberg, die Karlsruhe und das Kreuzergeschwader Graf Spee gemacht haben, zur Blockade und nachher beim Dardanellenunternehmen einsetzen. Später gelingt es noch einigen deutschen Hilfskreuzern, den Blockadering zu durchstoßen und Kaperkrieg auf den Weltmeeren zu führen. Am 2. November 1914 erklärt England die Nordsee zum Kriegsgebiet. Bald darauf gibt Tirpitz einem amerikanischen Journalisten ein Interview, das Aufsehen in aller Welt erregt. Er sagt: England will uns aushungern. Wir können dasselbe Spiel treiben. England umzingeln? Jedes englische Schiff oder jedes seiner Verbündeten, das sich irgendeinem Hafen Englands nähert, torpedieren und dadurch den größeren Teil der Lebensmittelzufuhr abschneiden. Auf die Frage, ob Deutschland denn über genügend U-Boote verfüge, antwortet Tirpitz: Ja, in U-Booten größeren Typs sind wir England überlegen. Mit dieser Antwort weicht Tirpitz aus. Zu keiner Zeit des Krieges genügt die Zahl der Unterseeboote, um mit ihnen das angestrebte Ziel, die Abschnürung Englands, zu erreichen. Die Möglichkeiten der Unterseeboote waren von Tirpitz nicht erkannt worden. Ihm schienen sie lediglich zum Schutz von Häfen geeignet. Daher hatte er ihren Bau vernachlässigt. In seinen Erinnerungen wehrt sich Tirpitz gegen solche Vorwürfe. Immerhin räumt er ein: Wir hatten 1914 über das mögliche Maß der Fernverwendung noch kein vollständiges Urteil. Gleichzeitig aber macht er die Werftindustrie dafür verantwortlich, dass nicht mehr U-Boote vorhanden waren. Die Zahl unserer Boote wäre das Doppelte gewesen, wenn die versprochenen Lieferungsfristen von den Baufirmen innegehalten worden wären. Von den 28 deutschen U-Booten sind bei Kriegsbeginn 18 Boote verschiedener Größe einsatzfähig. Bis Mitte Februar 1915 werden sie hauptsächlich auf feindliche Kampfschiffe angesetzt. Die Versenkungen feindlicher Handelsschiffe halten sich noch in engem Rahmen. Von den Booten konnte jeweils nur 1/3 am Feind sein. 2/3 befanden sich auf dem Weg vom oder zum Operationsgebiet oder zur Überholung auf der Werft. Anfang 1915 wird im kaiserlichen Hauptquartier beraten, ob der U-Boot-Handelskrieg geführt oder eine Seeschlacht gegen die englische Flotte geschlagen werden soll. Der Kaiser ist auch diesmal wieder für Schonung seiner Flotte, stimmt aber vorstößend zu, wenn es nicht zur Schlacht gegen eine erhebliche Übermacht kommt. Mitte des Monats erwachte die deutsche Admiralität englische Operationen zur Blockierung der deutschen Flussmündungen. Entgegen der Anweisung, die Flotte zurückzuhalten, erlaubt der deutsche Flottenchef den Aufklärungsstreitkräften, gegen eine gemeldete Erkundungsfahrt englischer Flottillen und Schlachtkreuzer vorzustoßen. Zur gleichen Zeit aber entlässt er das stärkste und modernste Geschwader der Hochseeflotte zu Übungen in die Ostsee. Auf der Doggerbank kommt es am 24. Januar zum Gefecht. Dabei geht der deutsche Panzerkreuzer Blücher verloren. Winston Churchill kommentiert: Jede Unternehmungslust innerhalb der deutschen Admiralität war nun abermals gründlich gedämpft. Und abgesehen vom Unterseebootkrieg herrschte auf der Nordsee und in den Heimatgewässern nahezu 15 Monate lang paradiesische Ruhe. Die neutrale Welt nahm das Ereignis als entschiedenen Beweis für die britische Überlegenheit zur See auf. Dieser Beweis für die Kontrolle der Meere durch die britische Flotte bestimmt in der Zukunft maßgeblich die Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber den deutschen Versuchen, die englische Blockade mit Hilfe einer neuen Waffe, dem U-Boot, zu brechen. Am 4. Februar 1915 kündigt der deutsche Admiralstab im Reichsanzeiger an: Die Gewässer rings um Großbritannien und Irland, einschließlich des gesamten englischen Kanals, werden hiermit als Kriegsgebiet erklärt. Vom 18. Februar 1915 an wird jedes in diesem Kriegsgebiet angetroffene feindliche Kauffahrteischiff zerstört werden, ohne dass es immer möglich sein wird, die dabei der Besatzung und den Passagieren drohenden Gefahren abzuwenden. Auch neutrale Schiffe laufen in dem Kriegsgebiet Gefahr. Diese Maßnahme wird in einer Denkschrift der deutschen Regierung an alle Verbündeten, neutralen und feindlichen Mächte als Gegenmaßnahme gegen die völkerrechtswidrige Unterbindung des neutralen Seehandels mit Deutschland durch England erläutert. Die neutralen Mächte haben sich den Maßnahmen der britischen Regierung im Großen und Ganzen gefügt. Großbritannien beruft sich für seine völkerrechtswidrigen Maßnahmen auf seine Lebensinteressen. Die neutralen Mächte scheinen sich mit theoretischen Protesten abzufinden, also tatsächlich die Lebensinteressen von Kriegsführenden als hinreichende Entschuldigung für jede Art der Kriegführung gelten zu lassen. Solche Lebensinteressen muss nun auch Deutschland für sich anrufen. Damit beginnt die erste Runde im U-Boot-Krieg. Die englische Admiralität hatte kurz vorher die englischen Handelsschiffe angewiesen, unter neutraler Flagge zu segeln. Das englische Außenamt beruft sich darauf, dass der Gebrauch der neutralen Flagge mit einiger Einschränkung in der Praxis als Kriegslist anerkannt sei. Die Gesetze des Völkerrechts forderten, dass ein Kriegsführender den Charakter eines Handelsschiffes und seiner Ladung feststellt, bevor er zur Erbeutung übergehe. Deutschland, so heißt es, habe kein Recht, sich dieser Verpflichtung zu entziehen. Den U-Boot-Krieg kannte das Völkerrecht freilich noch nicht. Die Vereinigten Staaten erheben gegen den ungerechtfertigten Gebrauch ihrer Flagge zwar Vorstellungen bei der englischen Regierung, vor allem aber erklären sie an die deutsche Adresse: Falls die Kommandanten deutscher Kriegsschiffe aufgrund der Annahme, dass die Flagge der Vereinigten Staaten nicht in guten Glauben geführt werde, ein amerikanisches Schiff oder das Leben amerikanischer Staatsangehöriger vernichten sollten, so würde die Regierung in dieser Handlung schwerlich etwas anderes als eine unentschuldbare Verletzung ihrer Rechte erblicken können. In der Antwortnote der deutschen Regierung wird festgestellt, dass die englischen Handelsschiffe mit Waffen versehen sind und angewiesen wurden, den deutschen Unterseebooten gewaltsam Widerstand zu leisten. In der Note heißt es weiter: Unter diesen Umständen ist es für die deutschen Unterseeboote sehr schwierig, die normalen Handelsschiffe als solche zu erkennen. Eine Untersuchung wird in den meisten Fällen nicht erfolgen können, da die bei einem maskierten englischen Schiff zu erwartenden Angriffe das Untersuchungskommando und das Boot selbst der Gefahr der Vernichtung aussetzen. Der amerikanischen Regierung wird dann vorgeschlagen, ihre Schiffe in Konvois zusammenzufassen und kenntlich zu machen. Am 22. Februar regt die amerikanische Regierung eine Verständigung zwischen Deutschland und Großbritannien an. Danach soll Deutschland den U-Boot-Krieg einstellen und England die Blockade gegen die Lebensmittelzufuhren nach Deutschland aufheben. England lehnt ab. Am 11. März erlässt die englische Regierung ihre Order in Council über Vergeltungsmaßregeln gegen die deutsche Seekriegsführung. Sie bestimmt: Keinem Handelsschiff soll es gestattet sein, seine Reise nach einem deutschen Hafen fortzusetzen. Keinem Handelsschiff, das nach dem 1. März 1915 von einem deutschen Hafen abfuhr, wird erlaubt werden, seine Reise mit Gütern an Bord, die in diesem Hafen geladen wurden, fortzusetzen. Jedes Handelsschiff, das von einem nicht-deutschen Hafen abfuhr und Güter an Bord hat, die feindlicher Herkunft, feindliches Eigentum oder für den Feind bestimmt sind, kann veranlasst werden, diese Güter in einem britischen oder verbündeten Hafen zu löschen. Ende April warnt der deutsche Botschafter durch Anzeigen in den amerikanischen Zeitungen vor der Benutzung englischer oder verbündeter Schiffe und verweist darauf: Reisende, die in der Kriegszone auf englischen oder verbündeten Schiffen fahren, tun dies auf eigene Gefahr. Über 200 amerikanische Staatsbürger schlagen diese Warnung in den Wind und schiffen sich auf dem großen englischen Passagierdampfer Lusitania ein. Bei der Versenkung der Lusitania am 7. Mai 1915 finden 139 Amerikaner und über 1000 Passagiere anderer Nationalitäten den Tod. Unter ihnen ist der amerikanische Zeitungskönig Randolph Hearst. Die Versenkung der Lusitania löst heftige Verstimmungen in den USA und einen Notenwechsel mit der deutschen Regierung aus. Die Feststellung der deutschen Regierung, die Lusitania sei bewaffnet gewesen und habe Kriegsmaterial befördert, wird von der amerikanischen Regierung bestritten. Sie weist darauf hin: Es ist praktisch unmöglich, Unterseeboote für die Vernichtung des Handels zu verwenden, ohne dabei die Regeln der Billigkeit, der Vernunft, der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit zu missachten. Amerikanische Bürger handeln innerhalb der Grenzen ihrer unbestreitbaren Rechte, wenn sie auf hoher See überall dahin steuern und zur See überall dahin reisen, wohin sie ihre rechtmäßigen Geschäfte führen. In der zweiten amerikanischen Note vom 10. Juni 1915 heißt es schließlich: Die Regierung der Vereinigten Staaten bemüht sich um nichts weniger Erhabenes und Heiliges als die Rechte der Menschlichkeit. Die Regierung der Vereinigten Staaten darf deshalb erwarten, dass die kaiserlich-deutsche Regierung die notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um diese Grundsätze hinsichtlich der Sicherung amerikanischen Lebens und amerikanischer Schiffe zu verwirklichen, und bittet um die Zusicherung, dass dies geschehen werde. Wegen des ultimativen Tones dieser Note erklärt der amerikanische Außenminister seinen Rücktritt. In Wort und Schrift tritt er dafür ein, dass Streitfragen auch mit Deutschland von einer internationalen Kommission untersucht werden, bevor es zu Feindseligkeiten kommt. Zur Benutzung feindlicher Schiffe durch amerikanische Bürger fragt er in einem Artikel: Warum soll es einem amerikanischen Bürger erlaubt werden, durch Reisen auf einem feindlichen Schiff unser Land in einen Krieg zu zerren, wenn er weiß, dass dieses Schiff durch eine Gefahrenzone fährt? Es ist ein sehr einseitiges Bürgerrecht, welches eine Nation verpflichtet, wegen der Rechte eines Bürgers in den Krieg zu ziehen und auch den Bürger aller Verpflichtungen enthebt, die Wohlfahrt seiner Nation zu bedenken. Bryan spricht in vielen Massenversammlungen die in Resolutionen immer wieder strengste Neutralität der USA, das Verbot von Waffenlieferungen und die Bestrafung von Kriegshetzern fordern. Zur gleichen Zeit untersucht die New York Times die Möglichkeiten einer Beteiligung am Kriege und kommt zu dem Ergebnis: 12 Milliarden Mark, nicht als zurückzuzahlendes Darlehen hergegeben, sondern auf eigene Rechnung der Union, den Alliierten für Kriegszwecke überantwortet, würden den Ausgang des Krieges bestimmen. Diese Tatsache übersehen die Leute. In diesen Tagen berichtet die Pariser Zeitung Temps über alliierte Bestellungen von Kriegsmaterial in den Vereinigten Staaten. Während der ersten 9 Monate bestellten die Alliierten 200.000 Pferde, 25.000 Maulesel, 7.000 Automobile, Zaumzeug, Explosivstoffe, Feuerwaffen und Stacheldraht. Mitte Mai erreichte der Wert der Munitionsbestellungen 400 Millionen Dollar, die Bestellung auf Lebensmittel, Ausrüstungsgegenstände, Pferde und Automobile 500 Millionen Dollar. Die erste Bestellung auf Schrapnells betrug 5 Millionen Geschosse. Schließlich stellt Amerika augenblicklich 30.000 Automobile für Russland her. Während ein Teil der amerikanischen Wirtschaft mit Kriegslieferungen an die Alliierten verdient, werden andere Wirtschaftszweige, die sich dem Handel oder der Weiterverarbeitung von Gütern aus oder für Deutschland widmeten, durch die britische Blockade beträchtlich geschädigt. Allein ihre Stimme ist nicht laut genug. In ihrer Antwort auf die zweite amerikanische Note legt die deutsche Regierung noch einmal die Zwangslage dar, in der sich das Reich befindet. Lange vor Beginn des Unterseebootkrieges hat England die legitime neutrale Schifffahrt nach Deutschland so gut wie völlig unterbunden. So wurde Deutschland zu dem Handelskrieg mit Unterseebooten gezwungen. Die deutsche Regierung schlägt dann vor, dass die neutralen Schiffe kenntlich gemacht werden und ihre Abfahrt angesagt wird, und erklärt dann: Eine zwingende Notwendigkeit für amerikanische Bürger in Kriegszeiten, auf Schiffen unter feindlicher Flagge nach Europa zu reisen, dürfte demnach nicht vorliegen. Insbesondere vermag die kaiserliche Regierung nicht zuzugeben, dass amerikanische Bürger ein feindliches Schiff durch die bloße Tatsache ihrer Anwesenheit an Bord zu schützen vermögen. Die Regierung der Vereinigten Staaten bedauert, dazu sagen zu müssen, dass sie die Note sehr unbefriedigend gefunden hat. Der deutsche Vorschlag wird abgelehnt, weil gerade eine solche Vereinbarung stillschweigend andere Schiffe widerrechtlichen Angriffen aussetzen und eine Beeinträchtigung und demgemäß ein Aufgeben der Grundsätze bedeuten würde, für die die amerikanische Regierung eintritt. Hier wird bei aller Höflichkeit in den Noten besonders deutlich, dass die Beeinträchtigung oder Verletzung der Hoheitsrechte Neutraler durch England von der Regierung der USA anders beurteilt wird, als wenn das Gleiche durch Deutschland geschieht. Der Grundsatz von der Freiheit der Schifffahrt muss Deutschland gegenüber herhalten. Ausschlaggebend ist aber für die USA, dass England die Meere beherrscht. Besser als irgendein Deutscher verstand der englische Premier Asquith die Haltung der USA, als er sagte: Die Neutralen mögen sich über unsere Blockade und andere Maßregeln beschweren. Jedenfalls ist dadurch noch kein Neutraler ums Leben gekommen. Aufschluss über die amerikanische Haltung gibt auch ein Notenwechsel mit der österreichischen Regierung. Am 29. Juni 1915 hatte die Regierung Österreich-Ungarns darauf aufmerksam gemacht, dass nach den Bestimmungen der Haager Konvention eine neutrale Regierung den Handel mit Kriegskontrabande nicht ungehindert sich vollziehen lassen darf, wenn dadurch die Neutralität des Landes in Mitleidenschaft gezogen wird. Die österreichisch-ungarische Regierung stellt dann fest: Die Regierung der Vereinigten Staaten wäre zweifellos in der Lage, wie an Großbritannien und dessen Verbündete, so auch an Österreich-Ungarn und Deutschland zu liefern. Es würde vollauf genügen, den Gegnern der Zentralmächte die Sistierung der Zufuhr von Lebensmitteln und Rohstoffen in Aussicht zu stellen. Die amerikanische Regierung erwidert darauf: Die Anerkennung einer derartigen Verpflichtung würde jeder neutralen Nation die Pflicht auferlegen, über den Verlauf eines Krieges zu Gericht zu sitzen und ihren Handelsverkehr mit einem Kriegführenden einzuschränken, dessen maritime Erfolge den Neutralen am Handel mit dem Feinde hinderten. Am 19. August wird der englische Passagierdampfer Arabic versenkt. Wieder finden amerikanische Staatsbürger den Tod. Wieder kommt es zum Notenwechsel. Am 18. September 1915 wird der unbeschränkte U-Boot-Krieg abgebrochen. Die deutschen U-Boote werden angewiesen, nur noch Kreuzerkrieg nach Prisenordnung zu führen. 11 U-Boote gingen in dieser Zeit verloren. Die Gründe für den Abbruch werden über ein Jahr heftig umstritten sein. Reichskanzler von Bethmann-Hollweg notiert sie unter dem Datum des 6. Januar 1916. General von Falkenhayn hat mir am 30. Dezember die Bemerkung hingeworfen, er begreife nicht, warum wir nicht den U-Boot-Krieg gegen England wieder in voller Schärfe aufnehmen. Auf meine Gegenbemerkung, dass dann der Bruch mit Amerika unausbleiblich wäre, meinte er, er habe zwar im Spätsommer diesen Bruch nicht brauchen können, komme er jetzt aber, wo wir Bulgariens sicher wären, könne uns Amerika nicht mehr schaden. In der gleichen Aufzeichnung von Bethmann-Hollweg heißt es: Am 31. Dezember oder 1. Januar hat General von Falkenhayn mit Herrn von Tirpitz eine Konferenz abgehalten und gefragt, ob die Marine mit einem rücksichtslos geführten U-Boot-Krieg England zum Frieden bringen könne. Herr von Tirpitz hat nach einer rückschauenden, seine Person verherrlichende, alles übrige vernichtende Kritik diese Frage unbedingt bejaht. Würde von heute ab der U-Boot-Krieg um England herum ohne Ansehen der Person geführt, so werde England binnen 2 Monaten um Frieden bitten müssen. In Denkschriften vom 7. Januar und 12. Februar 1916 nennt Admiral von Holzendorf eine Frist von 6 Monaten, innerhalb deren der englische Widerstand gebrochen sein und England sich zum Friedensschluss gezwungen sehen werde. Im Januar 1916 regt der amerikanische Staatssekretär Lansing an, dass die Unterseeboote Besatzung und Passagiere feindlicher Handelsschiffe vor der Versenkung in Sicherheit bringen, während den Handelsschiffen verboten sein soll, irgendwelche Bewaffnung mit sich zu führen. Lansings Versuch bleibt erfolglos. Die Alliierten lehnen die Entwaffnung der Handelsschiffe ab. Die Vereinigten Staaten selbst revidieren ihre Einstellung in einer Denkschrift, die die Alliierten begünstigt. Den neutralen Mächten wird am 8. Februar angekündigt, dass die deutsche Regierung bewaffnete Handelsschiffe und ihre kriegerische Betätigung für völkerrechtswidrig hält. Die deutschen Seestreitmächte werden daher nach einer kurzen Frist den Befehl erhalten, solche Schiffe als Kriegführende zu behandeln. Die Kampfmaßnahmen gegen feindliche, bewaffnete Handelsschiffe beginnen Anfang März. Es ist die zweite Runde im U-Boot-Krieg. Sie beginnt mit ca. 50 Booten. Die oberste Heeresleitung unter General von Falkenhayn und die Seekriegsleitung unter Admiral von Holzendorf forderten vergeblich den U-Boot-Krieg ohne Einschränkung. Auch der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Großadmiral von Tirpitz, hatte sich sogar unter Verwendung unzutreffender Zahlen über die verfügbaren U-Boote dafür eingesetzt. Der Kaiser entschied nach gemeinsamem Vortrag der Militärs und des Reichskanzlers für Vertagung. Die Gründe dafür hatte der Kanzler in einer Denkschrift zusammengefasst. Darin wird dargelegt, dass der U-Boot-Krieg ohne Warnung und unterschiedslose Torpedierung feindlicher und neutraler Schiffe den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten an der Seite der Gegner Deutschlands mit Sicherheit hervorrufen würde. Die Folgen eines Kriegseintritts der USA werden dann eingehend aufgeführt. Bricht Amerika mit uns, so wird es von seinem Prestige und seinen materiellen Interessen dazu getrieben, alles aufzuwenden, damit der Krieg schnell zugunsten der Entente beendet werde. Die Versorgung Belgiens und Nordfrankreichs mit amerikanischem Getreide hört auf. Es kann kaum zweifelhaft sein, dass das Eingreifen der Vereinigten Staaten unseren Gegnern weiteres Kriegsmaterial zuführen wird. Kein Kenner wird darüber im Zweifel sein, dass der amerikanische Sportsinn unseren Gegnern freiwilligen Kontingente zuführen dürfte, die, nach einigen Hunderttausenden zu beziffern, kaum gewagt erscheint. Die Haltung Rumäniens wird im entente-freundlichen Sinne beeinträchtigt werden. Die Frage, ob wir imstande sein würden, den Krieg auch noch unter diesen erschwerenden Umständen zu einem siegreichen Ende zu führen, muss vernünftiger Überlegung nach verneint werden. Mit der Zeit hatte sich bis in höchste Kreise neben dem Hindenburg-Kult ein Tirpitz-Kult entfaltet, der den Großadmiral glauben ließ, dass er unersetzlich sei. Als er die Stärke seiner Stellung erprobt, sieht er sich unerwartet entlassen. Der Kaiser kommentiert sein Abschiedsgesuch mit den Worten: Nicht gerade sehr ehrerbietig. Er verlässt das sinkende Schiff. Die Entscheidung des Kaisers in der U-Boot-Frage und die Entlassung des Großadmirals von Tirpitz rufen in der deutschen Öffentlichkeit große Aufregung hervor. Der Kronprinz nennt den Abgang von Tirpitz ein nationales Unglück. Selbstverständlich, dass sich die bekannten Alldeutschen zu Wort melden, mit Huldigungsadressen an Tirpitz und mit Petitionen für den rücksichtslosen U-Boot-Krieg an den Kaiser und den Reichstag. Die Parteien, von den Konservativen bis zum Zentrum, fassen Entschließungen, die sich ebenfalls für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg aussprechen. Lediglich die Sozialdemokraten beantragen, dass bei den Verhandlungen über die Anwendung der U-Boot-Waffe alles vermieden wird, was die berechtigten Interessen neutraler Staaten schädigen und eine unnötige Verschärfung und Erweiterung des Krieges bewirken könnte. Am 24. März wird der französische Postdampfer Sussex im Kanal von einem deutschen U-Boot versenkt. Dabei kommen wieder amerikanische Staatsbürger ums Leben. Diesmal nimmt der amerikanische Präsident den Notenwechsel zum Anlass einer Botschaft an den Kongress. Der entscheidende Satz in der entscheidenden Note lautet: Sofern die kaiserliche Regierung nicht jetzt unverzüglich ein Aufgeben ihrer gegenwärtigen Methoden des Unterseebootkrieges gegen Passagier- und Frachtschiffe erklären und bewirken sollte, kann die Regierung der Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben, als die diplomatischen Beziehungen zur deutschen Regierung ganz zu lösen. Der ultimative Charakter dieser Note stellte die Reichsleitung vor schwerwiegende Entschlüsse. Die Vossische Zeitung kommentierte die Lage so: Welcher Beschluss auch immer gefasst werden wird, der schwere Ernst seiner Folgen kann gar nicht überschätzt werden. Es handelt sich nicht allein um die torpedierte Sussex, nicht allein um die gegenwärtige Methode des U-Boot-Krieges, nicht allein um den U-Boot-Krieg überhaupt, ja nicht um Amerika allein, sondern um die Frage, wie in dem einen oder anderen Falle der Entschluss der Reichsregierung Dauer, Verlauf und Erfolg des Krieges beeinflussen wird. Auf die amerikanische Note antwortete die deutsche Regierung nach Vorhalt der einseitigen Haltung Amerikas, dass Kauffahrteischiffe innerhalb des Seekriegsgebiets nicht ohne Warnung und Rettung der Menschenleben versenkt werden sollen, es sei denn, dass sie fliehen oder Widerstand leisten. Freiheit des Handelns müsse sich aber die deutsche Regierung vorbehalten, wenn die Beachtung völkerrechtlicher Normen durch England von den USA nicht durchgesetzt werde. Damit endet die zweite Runde bereits nach 2 Monaten. Das zweimalige Zurückweichen vor Amerika, die Informationen, die der Admiralstab über die angeblichen Möglichkeiten des unbeschränkten U-Boot-Kriegs in die Öffentlichkeit streute, die Kampagne, die der verabschiedete Generaladmiral Tirpitz führt, die Resolutionen der Rechten im Reichstag, die Entschließungen der Verbände, vor allem der Widerhall in der Presse, verbreiten die Auffassung, dass auf den rücksichtslosen Einsatz der U-Boot-Waffe nicht länger verzichtet werden könne, weil er nicht nur das siegreiche, sondern das baldige Ende des Krieges verheißt. Bei Kriegsbeginn hatte England das Gros seiner Flotte auf Marinestützpunkte im Norden zurückgezogen. Von dort aus blockieren die Briten die deutsche Küste. Die Deutschen ihrerseits wollen ihre Flotte schonen. Viele wollen sie für Friedensverhandlungen aufsparen, damit sie dann als ein Trumpf in der Hand diene. Nachdem im Frühjahr 1916 ein neuer Chef die deutsche Flotte führt, dehnt sie ihre Vorstöße aus. Dabei kommt es am 31. Mai zu einer Begegnung mit der englischen Flotte, die von dem deutschen Vorstoß erfahren hatte. Während weniger Nachmittags- und Abendstunden entbrennt im Skagerrak die gewaltigste Seeschlacht der Weltgeschichte. Die Hauptlast des Kampfes tragen die beiden Aufklärungsstreitkräfte, die beiden Schlachtkreuzergeschwader. Das Gros der englischen Flotte kommt kaum zur Wirkung, weil sich die deutsche Flotte zweimal der drohenden Umklammerung durch vollendete Wendemanöver entzieht. An der Schlacht waren beteiligt neben Torpedobooten und Kreuzern 21 deutsche Großkampfschiffe gegenüber 37 englischen. Verloren gingen auf deutscher Seite ein Schlachtkreuzer, ein älteres Linienschiff, 4 Kreuzer und 5 Torpedoboote. Auf englischer Seite 6 Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer und 8 kleinere Einheiten. Der Tonnageverlust betrug 61.000 Tonnen auf deutscher Seite gegenüber 115.000 Tonnen auf englischer. Artillerie und Panzerung der deutschen Schiffe hatten sich als besser erwiesen. Die Schlacht bleibt ohne Entscheidung. Für das Kriegsgeschehen ist es, als ob sie gar nicht stattgefunden hat. Die englische Marine sieht, dass es nicht nur unnötig, sondern gefährlich ist, sich mit der deutschen Flotte einzulassen. Die deutsche Seekriegsführung erkennt, dass die Grand Fleet nicht entscheidend geschlagen werden kann. Sie verlangt deshalb den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. In Deutschland freilich ist man stolz auf Führung, Ausbildung und Konstruktion der Hochseeflotte. Darauf gestützt fordert und findet die Marine stärkeres Gehör. Ebenfalls Ende Mai 1916 wird in Deutschland ein Kriegsernährungsamt errichtet. Es soll die gesamte Nahrungsmittelbeschaffung und Verteilung nach einheitlichen Gesichtspunkten regeln. In den Krieg war Deutschland gegangen, ohne Vorsorge zu treffen. Es waren weder Lebensmittel- und Futtervorräte angelegt, noch ein Verteilungssystem eingerichtet worden. Die englische Blockade war sofort wirksam. Englands Druck auf die umliegenden, neutralen Staaten, jegliche Ausfuhr nach Deutschland zu unterlassen, wurde immer stärker. Durch Schwarzhandel und hohe Preise war die Ernährungslage für große Teile des Volkes immer prekärer geworden. Deutschland blieb im Wesentlichen auf die Erzeugung der eigenen Landwirtschaft und später auf Zufuhren aus eroberten Gebieten angewiesen. Die Anordnung von Festpreisen bei Getreide und freie Preisbildung bei Viehprodukten mussten zwangsläufig hier zu Verknappung und da zum Preiswucher führen. Der Mangel an Arbeitskräften machte sich durch erheblich verringerte Anbauflächen bemerkbar. Lebensmittel wurden nicht sofort, sondern erst nach und nach rationiert. In einer Denkschrift stellte das Reichsgesundheitsamt 1918 fest: Der freihändige Zukauf von nicht rationierten Nahrungsmitteln wurde infolge der gewaltigen Preissteigerungen fast nur für wohlhabendere Leute möglich. Vor allem Invalide und Kranke wurden von dem Nahrungsmittelmangel schwer betroffen. Ein Aufruf gegen die Teuerung beklagte: Die Lebensmittelteuerung ist unerträglich geworden. Die Preise aller wichtigen Nahrungsmittel und der sonstigen Artikel des täglichen Bedarfs, wie Brennmaterial, Kleidung, Schuhzeug usw., haben eine unerschwingliche Höhe erreicht. Mit bangen Sorgen sieht man in Arbeiterkreisen und bis weit in die Kreise des Mittelstandes hinein dem herannahenden Winter entgegen. Schon jetzt herrscht in vielen Familien bittere Not. Müssen Millionen entbehren, damit sich jene schamlosen Produzenten und Händler, die die Kriegskonjunktur kaltlächelnd ausnutzen, auf Kosten des Volkes bereichern können? Nein, das muss nicht sein. Die zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel reichen zur Ernährung unseres Volkes aus. Sie müssen nur richtig verteilt werden. Den Optimismus, dass die Menge der Nahrungsmittel ausreiche, teilten die Autoren dieses Aufrufs, der Vorstand der SPD, mit ihrem politischen Gegner, dem Führer der Konservativen, Graf Westarp. Im Reichstag erklärte er kurz nach der Jahreswende als Ausschussberichterstatter: Aus Rücksicht auf die Ernährungsfragen braucht der Krieg nicht einen Tag früher beendet zu werden, als bis die militärische und politische Lage den vollen Sieg verbirgt. Nach der bereits erwähnten Denkschrift des Reichsgesundheitsamtes über die Wirkung der Hungerblockade betrug der Wert der rationierten Nahrungsmittel im Herbst 1916 1344 Kalorien pro Kopf und Tag. Im Sommer 1917 1000 Kalorien. In den letzten Kriegsmonaten betrug die Wochenration an Fleisch mit Knochen 135 Gramm. Die Tagesration an Fett 7 Gramm. Das Amt errechnete 750.000 Sterbefälle und 4 Millionen Geburtenausfälle durch Entbehrung und Hunger während der Jahre 1915 bis 1918. Am 29. August 1916 kommt es zum Wechsel an der Spitze der obersten Heeresleitung. Auch der Kanzler hatte ihn betrieben. Ihn berührten weniger die unerträglichen Reibereien zwischen dem Generalstabschef von Falkenhayn und der Führung Oberost unter Hindenburg und Ludendorff, als vielmehr Falkenhayns Drängen auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, von dem allein er sich noch eine militärische Entscheidung des Krieges erhoffte. Doch Bethmann hat schon bald mit der neuen obersten Heeresleitung entschieden größeren Ärger, der in der wiederholten Forderung der Militärs auf Entlassung des Kanzlers und endlich in seinem Sturz gipfelt. Am letzten Augusttag ist die erste gemeinsame Beratung des Kanzlers mit der neuen Heeresleitung und dem Chef des Admiralstabs. Die Darlegungen des Admirals von Holzendorff über die Lage münden in dem Satz: Im Verzicht auf die Waffe des U-Boots ist das Ende Deutschlands zu erblicken. Der Reichskanzler erklärt: Für die Entscheidung der Frage muss die Einschätzung der militärischen Lage durch die oberste Heeresleitung wesentlich sein. Hindenburg, der neue Chef des Generalstabs, macht sofort deutlich, dass die oberste Heeresleitung es sein wird, die in Zukunft bestimmt, was in Deutschland geschieht. Wir würden jubeln, wenn wir den U-Boot-Krieg sofort beginnen könnten. Jetzt ist aber eine Entscheidung nicht möglich. Ich werde den Zeitpunkt mitteilen. Die Auffassung der Reichstagsmehrheit spiegelt sich in einer Resolution der Zentrumsfraktion vom Oktober 1916 wider. Die Entscheidung des Reichskanzlers wird sich wesentlich auf die Entschließung der obersten Heeresleitung zu stützen haben. Fällt die Entscheidung für die Führung des rücksichtslosen U-Boot-Krieges aus, so darf der Reichskanzler des Einverständnisses des Reichstages sicher sein. Das ist eine Blankovollmacht für die oberste Heeresleitung gegen den Kanzler. Durch ihren Botschafter in Washington weiß und begünstigt die kaiserliche Regierung, dass der amerikanische Präsident Wilson zwischen den Kriegführenden vermitteln will. Doch Anfang Dezember 1916 ergeht ein Friedensangebot der Mittelmächte. Es ist aber so unverbindlich abgefasst, dass der britische Premierminister Lloyd George im Unterhaus mit der Frage darauf antwortet: Welches sind die Vorschläge? Es gibt keine. In eine Konferenz auf Einladung Deutschlands einzutreten, das sich selbst als siegreich erklärt und ohne Kenntnis der Vorschläge, die Deutschland machen will, würde bedeuten, dass wir unsere Köpfe in eine Schlinge stecken, deren Ende sich in deutschen Händen befindet. Auf diese Antwort hin fordert die oberste Heeresleitung, dass der U-Boot-Krieg nun mit aller Schärfe einsetzen müsse. Mit diesem Verlangen beginnt die oberste Heeresleitung die Serie ihrer Erpressungen gegen die politische Führung. Alle Kritiker und Gegner des Reichskanzlers scharen sich um die oberste Heeresleitung und finden bei Hindenburg und Ludendorff den stärksten Rückhalt für ihr politisches und militärisches Hasardieren. Das Phantom des U-Boot-Kriegs vernebelt die Köpfe und spaltet das Volk in zwei Lager. Am lautesten treten für ihn die ein, die eine ausreichende U-Boot-Ausrüstung vernachlässigt haben, wie Tirpitz und sein Reichsmarineamt sowie seine Anhängerschaft im Reichstag. Des Kanzlers Einwände gegen den Unterseebootkrieg ohne Einschränkung attackiert Hindenburg mit den Worten: Dass militärisch das geschieht, was ich für richtig halte. Unsere militärische Lage erlaubt es nicht, dass irgendwelche Verhandlungen eine einmal als richtig erkannte militärische Maßnahme hinausschieben und so die Energie der Kriegführung lähmen. Am 9. Januar 1917 wird die Frage des U-Boot-Kriegs erneut im kaiserlichen Hauptquartier beraten. Reichskanzler Bethmann Hollweg verficht zwar seine Auffassung, doch beugt er sich, trotz besserer Einsicht, genauso wie Ende Juli 1914 in der Frage des Durchmarsches durch Belgien, den Forderungen der Militärs. Wenn die militärischen Stellen den U-Boot-Krieg für notwendig halten, so bin ich nicht in der Lage zu widersprechen. Auf den Einwand des Kanzlers, die Schweiz könne in den Krieg eintreten und die Franzosen durch die Schweiz nach Deutschland einfallen, entgegnet Feldmarschall von Hindenburg. Das wäre militärisch nicht ungünstig. Mit der amerikanischen Hilfe bei etwaigem Kriegseintritt der USA will der Feldmarschall schon fertig werden. Wir sind gerüstet, um allen Eventualitäten zu begegnen. Gegen Amerika, Dänemark, Holland und auch die Schweiz. Im Kronrat erklärt der Kaiser dann zusammenfassend, dass somit der unbeschränkte U-Boot-Krieg beschlossen sei. Am Vortag der Beratungen in Pless kommt es zu einer Intrige der Militärs. Hindenburg, Ludendorff und Holzendorff erörtern, durch wen der Kanzler Bethmann-Hollweg ersetzt werden könne, falls er nicht mitmache. Vorher hatte der Chef des Admiralstabs von Holzendorff in einer ganz geheimen Denkschrift für Hindenburg versichert: Ich stehe nicht an zu erklären, dass wir, wie die Verhältnisse jetzt liegen, mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg in 5 Monaten England zum Frieden zwingen können. Nach Meinung des Admiralstabs kann der uneingeschränkte U-Boot-Krieg nicht zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten führen, denn die Vereinigten Staaten geben durch ihren Eintritt in den Krieg mit einem Schlage die Ursachen ihres wirtschaftlichen Gedeihens auf. Sie stehen vor der japanischen Gefahr. Sie können weder uns entscheidend schaden, noch unseren Feinden entscheidend nutzen. Und das U-Boot bedroht ihren eigenen Seeverkehr. Diese Lagebeurteilung offenbart nicht zu übertreffende Ahnungslosigkeit und sträfliche Ignoranz. Die dritte und letzte Runde im U-Boot-Krieg beginnt. Von Mitte Februar ab wird er ohne jede Beschränkung geführt. Die Vereinigten Staaten geben am 3. Februar in einer Botschaft an den Kongress den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Deutschland bekannt. Am 2. April folgt die Erklärung des Kriegszustandes. Deutschland hatte einen Feind mehr. Dieser Feind verfügte schon damals über die mächtigsten und unerschöpflichsten Hilfsquellen. Seiner Aufforderung und seinem Druck folgten bis Ende des Krieges eine ganze Reihe neutraler Staaten. Für den Fall, dass die Vereinigten Staaten wegen des rücksichtslosen U-Boot-Krieges nicht neutral bleiben würden, war der deutsche Gesandte in Mexiko von Staatssekretär Zimmermann angewiesen worden, sobald der Kriegsausbruch mit den Vereinigten Staaten feststehe, Mexiko ein Bündnis auf folgender Grundlage zu unterbreiten: Gemeinsame Kriegsführung, gemeinsamer Friedensschluss. Reichliche finanzielle Unterstützung und Einverständnis unsererseits, dass Mexiko in Texas, Neumexiko und Arizona früher verlorenes Gebiet zurückerobert. Mexiko sollte von sich aus Japan zu sofortigem Beitritt einladen und zwischen Japan und Deutschland vermitteln. Dieses Telegramm, am 19. Januar ergangen, war zur Kenntnis der amerikanischen Regierung gelangt. Für Präsident Wilson war offenbar, dass den Deutschen nicht zu trauen sei und dass er mit ihnen nicht mehr weiter verhandeln könne. Mit diesem Telegramm hatte der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes den Chef des Admiralstabs an Ahnungslosigkeit und Ignoranz übertroffen. Von den Fraktionen der Reichstagsmehrheit wurde er allerdings in Schutz genommen oder gar noch belobigt. Der rücksichtslose und uneingeschränkte U-Boot-Krieg beginnt mit 105 U-Booten. Die Berechnungen der Admiralität sahen vor, dass pro Monat 600.000 Tonnen versenkt werden müssten. Dann werde England innerhalb von 5 Monaten um Frieden bitten müssen. So wenig ihre politischen Beurteilungen Hand und Fuß hatten, so wenig stimmten die Berechnungen der Admiralität über die Tonnageverluste, die England zum Frieden zwingen würden. Bereits im Juli wies der Zentrumsabgeordnete Erzberger im Reichstag nach, dass die Berechnungen der Admiralität dilettantisch waren. Wären sie richtig gewesen, so hätte, nach den bekanntgegebenen Versenkungsziffern der deutschen Admiralität, England schon nach 3 Monaten kapitulieren müssen. Aber England dachte weder nach 3 Monaten, noch nach 5 Monaten, noch überhaupt daran zu kapitulieren. Der U-Boot-Krieg zog sich hin. Die Versenkungen erreichten zwar eine beträchtliche Höhe, doch Churchill schreibt: Großbritannien war dem U-Boot-Angriff stets mehr als gewachsen. Es zeigte sich, dass es den deutschen Fachleuten an der Fantasie ermangelte, die die Engländer auf der Suche nach Auswegen und zur Abwehr der U-Boot-Gefahr mobilisierten. Die wirksamsten Möglichkeiten, wie etwa das Konvoisystem, hatten sie vorher als absurd und undurchführbar bezeichnet. Die Millionen Tonnage versenkten feindlichen und neutralen Schiffsraums. Alle Tapferkeit und alle Anstrengungen der U-Boot-Besatzungen vermochten nicht, England in die Knie zu zwingen. Den Verlust an eigener Tonnage glichen die Engländer durch Rückgriff auf die in aller Welt internierten deutschen Schiffe, auf die Tonnage der Neutralen und vor allem durch Neubauten aus. Die Abwehrmittel wurden in einer Weise entwickelt, dass Mitte 1918 die deutschen U-Boote nicht mehr die Jäger, sondern die Gejagten waren. Die deutschen Militärs, weite Teile des deutschen Volkes mit ihnen, haben in keiner Stunde vor, während und zum großen Teil auch nach dem Kriege auch nur das geringste Verständnis und Einfühlungsvermögen in die Mentalität fremder Völker, besonders der Engländer und Amerikaner, gezeigt. Sie vermochten nicht zu erkennen, dass die Rücksichtslosigkeit des uneingeschränkten U-Boot-Krieges den Widerstand der Engländer bis zum Äußersten steigern würde. Sie vermochten nicht, sich vorzustellen, dass die Amerikaner diesen Krieg als einen Kreuzzug gegen all das führen würden, was sie als Feinde ihrer Vorstellungen von Freiheit und Demokratie ansahen. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg erschien ihnen als Ausfluss eben dieser Deutschland beherrschenden Faktoren. Ob die englische Hungerblockade, ob der uneingeschränkte U-Boot-Krieg gegen das Völkerrecht verstoßen hat, ist auch heute noch umstritten. Falsch aber war die Annahme, dass die eine völkerrechtswidrige Handlung die andere rechtfertige. Gefährlich war die Meinung, dass die Empörung der Neutralen über den U-Boot-Krieg nichts als Heuchelei sei. Bevor er zum Anhänger des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs wurde, sagte der Vizekanzler Helfferich: Wenn die Karte des rücksichtslosen U-Boot-Krieges ausgespielt wird und sie sticht nicht, dann sind wir verloren. Dann sind wir auf Jahrhunderte hinaus verloren. Aber sein Ministerkollege, der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Admiral von Capelle, erklärte, die militärische Bedeutung des Eingreifens der Amerikaner sei 0-0-0. Und der Chef der Admiralität verpfändete sein Seeoffizierswort, dass kein Amerikaner das Festland betreten werde. Und es hieß: Die Amerikaner können nicht schwimmen und nicht fliegen. Als der Krieg endete, standen 28 Divisionen, rund 2 Millionen Amerikaner in Frankreich. Churchill schreibt: Unter allen großen Fehlberechnungen der deutschen obersten Heeresleitung steht an erster Stelle die Unfähigkeit, die Bedeutung eines Krieges mit der amerikanischen Union zu erfassen. Wie hartherzig die vom Krieg erschöpfte, geplagte, bereits zahlenmäßig unterlegene, heldenhafte deutsche Nation zu dem tödlichen Kampf mit diesem neuen, mächtigen und, sobald er einmal auf den Plan gerufen ist, unversöhnlichen Gegner zu verdammen. Der Bau einer deutschen Großflotte hat England dem Deutschen Reich entfremdet und in die Arme Frankreichs und Russlands getrieben. Der Schlieffenplan mit dem deutschen Überfall auf Belgien hat Englands Kriegserklärung ausgelöst. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg schließlich hat die Vereinigten Staaten auf der Seite der Gegner Deutschlands in den Krieg eintreten lassen. Ob ohne diese drei Fehler, ob ohne einen von ihnen die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte, ist wahrscheinlich aber nicht beweisbar. Eines aber ist sicher: In unglaublicher Starrheit und Einsichtslosigkeit haben die verantwortlichen Militärs, an ihrer Spitze Hindenburg und Ludendorff, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erzwungen. Gestützt auf das völlig unkritische, aber umso grenzenlosere Vertrauen weiter Kreise des Reichstags und der öffentlichen Meinung, haben sie die Einwände des Reichskanzlers beiseite gefegt. Wieder einmal beugte sich Bethmann-Hollweg trotz besserer Einsicht den Militärs. Für die Militärs gab es keinen anderen Weg zum Sieg als den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Einen Frieden ohne Eroberungen lehnten sie ab. Die Entscheidung Hindenburgs und Ludendorffs für den U-Boot-Krieg hat das Eingreifen Amerikas ausgelöst und damit das Ende der Epoche europäischer Vorherrschaft in der Welt herbeigeführt.